Hey, hallo, herzlich willkommen zum Philosophie to go Aufnahmeschluss. Hi, Micha. Hi, Jona. Hi. Wie geht's dir? Ah ja, ganz gut. Ganz gut. Okay, sehr schön. Ja, mir geht's auch gut. Hier in diesem zweiten Format reden wir ja nochmal so ein bisschen, man hört's vielleicht schon direkt ungeschnitten, ohne Skript, über unsere letzte Episode. Also wir reden dann immer noch, genau, immer in diesem Format, immer über die letzte Episode. Und in diesem Fall war die letzte Episode Kant. Immanuel Kant, was ist Aufklärung? Tatsächlich. Darüber haben wir geredet. Genau, Kant zum zweiten Mal Teil von Philosophie to go. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Nee, wurde auch viel geklickt, glaube ich. Weiß ich nicht, ich habe gerade keinen Zugang. Zu was? zu den Klickzahlen? Ja, ich bin zu doof dafür. Ah, okay. Reicht? Okay, das musst du mir mal sagen. Das kriegen wir schon gemeinsam hin. Ich glaube, das ist bis heute einer der Folgen, vielleicht weil sie einfach schon so alt ist, ne? Das kann natürlich auch sein. Ach, die alte kann. Ja, genau, die alte. Ja, das ist richtig. Ja, die genau, ist gut. Das meinte ich. Ach so, ich dachte die neue. Die bestimmt auch, das weiß ich nicht, ich habe auch keinen Zugang zu den. Nein, habe ich. Aber genau, die alte, die wurde schon viel geklickt. Ja. Aber ich glaube, Kant interessiert viele Leute, was der so zu sagen hatte. Ja, der kann auch viel. Also wenn man so überlegt, hat er einiges gesagt. Und wir hatten uns in der letzten Episode mit der Aufklärung befasst. Also ein Aspekt seiner gesamten Philosophie. Da ging es ja auch so ein bisschen, wer sich daran erinnert, gar nicht um so ein großes Werk, um so ein Rundumschlag seiner Theorie, sondern um ein ganz, ganz klein, aber sehr, sehr, sehr... Stimmt, es war nur ein Essay, ne? Genau, genau. Es ist letztlich nur ein Essay, aber dieser Essay steht für Kant, für seine Philosophie und auch für die Aufklärung an sich. Also da wird gerne herangezogen, wenn man sich mit der Aufklärung befasst. Es ist eine ganze Epoche. Weil es da einfach gut zusammengefasst ist, oder wie? Da ist es gut zusammengefasst und es steht da auf einem guten Fundament dann letztlich auch. Die Gedanken, wenn man da im Hintergrund nochmal wirklich auch Kants Werke zu Rate zieht. Ja. Sorry, wenn ich jetzt hier direkt so frage, aber wann hat denn er das eigentlich geschrieben? Weißt du das? Oh, da musst du in der aktuellen Folge reinhören. Da haben wir das gesagt, oder was? Weiß ich nicht. Okay, du weißt es ja nicht. Weil ich würde jetzt quasi denken, er hat es vermutlich zu Lebzeiten Ende, wahrscheinlich. Vermutlich zu Lebzeiten, dann vermutlich eher zu Ende seiner Lebzeiten auch, oder? Würde ich jetzt mal raten. Ich weiß es wirklich, wirklich gerade nicht. Ja, ist auch kein Problem. Dann, das kann man ja auch wahrscheinlich, schnell mal googeln. Wahrscheinlich irgendwann im 18. Jahrhundert. Ja, weiß ich aber wirklich, wirklich gar nicht. Mhm. Ich glaube, er hat dann noch gearbeitet letztlich. Also, naja. Mhm. Und bei dem Aufsatz, da ging es ja, und auch bei der letzten Episode ging es, um Aufklärung. Aufklärung war ja so etwas, ich finde das ja, dieses Zitat, vielleicht erinnerst du dich, was ich so lange vorgelesen habe, das mache ich jetzt nicht komplett, aber nochmal. Achso, das lange Zitat. Genau, dieses lange Zitat, aber nochmal ganz, ganz kurz, weil wer kann es besser zusammenfassen als dann doch auch Kant selbst, ne? Also, um euch nochmal kurz abzuholen. Also, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Wir können ja mal einen kurzen Punkt da machen. Ja, gerne. Weil es ist ja spannend, ne? Also sie ist auf der einen Seite selbstverschuldet, diese Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist dieses Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also man hat grundsätzlich die Möglichkeit, sich seines Verstandes zu bedienen. Du, ich, wir haben Vernunft, Verstand, wir können das. Ja. Aber häufig nutzen wir das dann doch mit Leitung, Anleitung von wem anderen. Nicht selber denken. Das ist quasi das, was daraus fällt. Genau, es ist Bequemlichkeit, sagt er ja auch letztlich am Ende des Zitats vom letzten Mal. Es ist bequem, es ist einfach, es ist gering risikohaft, es ist nicht gefährlich. Ja, also quasi einfach nur, weiß nicht, wenn man jetzt irgendein Militärstaat oder so einfach Propaganda quasi mitbekommt und sagt, ja, okay, gut, finde ich schön und das so einfach abhakt und danach handelt. So, das wäre dann genau diese Unmündigkeit, ne? Genau. Und das kann auf der einen Seite durch einfach Angst entstehen, weil der Militärstaat gut aufgestellt ist und dich, diskriminiert, was auch immer. Oder es kann aus Bequemlichkeit entstehen. Du kannst ja auch davon profitieren, dass du nicht denkst. Ja, und man braucht natürlich auch nicht, das war jetzt so das Extrembeispiel vielleicht, ne, aber man braucht ja auch nicht mal unbedingt irgendeinen Militärstaat oder sowas oder irgendeine Diktatur und dann wirst du da mit Propaganda zugeschossen, so, sondern es reicht ja auch einfach, wie wir jetzt in der Demokratie leben und es sich einfach vielleicht zu wohl in dieser Demokratie zu fühlen und gar nicht die Demokratie auszunutzen mit dem, was man da alles so machen kann, nämlich selber nachdenken und dann eigene Entschlüsse fassen und dann meinetwegen demonstrieren zum Beispiel oder sich in der Partei engagieren oder auch einfach nichts machen und sagen, ich finde das alles gut, so wie es gerade läuft, aber das ist eine bewusste Entscheidung dann. Sondern man kann ganz schnell einfach in so einen Trott reinkommen mit, okay, jetzt habe ich irgendwie 8 Stunden gearbeitet, dann höre ich mir jetzt noch einmal Tagesschau an und dann gehe ich schlafen und dann war es das. Was ich auch gut nachvollziehen kann, aber ich glaube, das wäre dann so ein bisschen diese Unmündigkeit, ne, wenn man jetzt nur da drin verfällt. Ja, letztlich schon. Also würde Kant sagen, ja, du schwimmst dann in deiner Unmündigkeit. Und dann ist ja eigentlich auch wichtig, sorry, wenn ich jetzt direkt auch so viel rede, aber dann ist ja eigentlich auch wichtig, wenn man eine Gesellschaft so organisiert, dass das auch immer möglich ist, dass man sagt, okay, Leute haben auch so viel Zeit, dass die sich auch informieren können, richtig, ne? Weil es ist bestimmt schon besser als von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, ne? Also ich meine, man kann irgendwie abends noch sich Nachrichten angucken, wir haben auch eine freie Presselandschaft und sowas, das ist ja schon alles sehr gut. Aber mein Zeitplan ist schon ziemlich voll, muss ich sagen, ne? Also jetzt noch groß irgendwie sich jetzt für, weiß nicht, Fridays for Future zu engagieren, wird dann auch schon irgendwann schwer. Ist vielleicht auch eine Prio-Frage bei einem persönlich, ne? Ja, letztlich, also zweierlei fällt mir dazu ein. Auf der einen Seite brauchst du sicherlich auch die Zeit, also in Deutschland haben wir das vielleicht größtenteils. Es gibt noch Nationen, wo Arbeit auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, wenn man an Japan denkt zum Beispiel, da wird eigentlich durchgehend gearbeitet, damit abends nochmal kurz was gemeinsam getrunken vielleicht mit deinen Arbeitskolleginnen und dann gehst du wieder zur Arbeit. Ist das so? Ja, da gehst du nicht so oft nach Hause, besonders die modernen Samurais, so werden sie ja auch genannt, also die Arbeiter, die Wirtschaftsleute, die im Büro sitzen, die arbeiten so viel, um das Land nach vorne zu bringen, bis zum Tod, bis zum bis zum Koma quasi. Es gibt auch extra Begriff dafür in Japan, kleiner Exkurs. Echt? Du warst da auch letztens in Japan, ne? Ja, genau. Okay, ja. Aber also deswegen weißt du das jetzt bestimmt nicht alles, aber... Doch. Ja, hast dich so ein bisschen eingelesen dann einfach in die... Eingelesen und man sieht sie halt, ne? Man sieht sie halt, die den ganzen Tag arbeiten, die dann in der Bahn schlafen, vielleicht noch so ein Kapselhotel gehen, kurz vielleicht noch was irgendwie gemeinsam trinken, leicht besoffen dann in der Ecke chillen und dann wieder zur Arbeit gehen. Und der Anzug bleibt der gleiche. Okay, ja, also das habe ich auch so, zumindest im Kopf, ne, von irgendwelchen Reportagen oder sowas, dieses, okay, Leute, die dann in der Bahn schlafen und das dann auch gar nicht so angeguckt wird, irgendwie so Side-Eye, was machst du denn da jetzt? So, sondern eher respektabel und cool, dass, ne, also dass es quasi positiv auch angesehen wird, quasi schlafen, weil die so übermüdet sind, weil sie so viel arbeiten. Richtig. Also, aber das sind auch, also bei mir sind das alles, ich weiß nicht, vielleicht hast du mich besser eingelesen. Absolut. Ich habe da manchmal Angst nicht, dass ich jetzt irgendein Länderklischee sozusagen irgendwie. Nee, aber in Japan so grundsätzlich ist schon Arbeit eher definiert durch Quantität als Qualität. Also du bist eher zeitlich da und stehst zur Verfügung. Du musst gar nicht qualitativ in 8 Stunden ganz viel ableisten, sondern du musst einfach da sein. Letztlich musst du verfügbar sein. Und wenn man jetzt wieder zu Kant rüberspringt quasi, wobei ich auch gerade dachte, eigentlich ganz praktisch hier im Podcast über Japan zu reden, weil wir haben uns noch gar nicht richtig ausgetauscht, wie mein Urlaub war. Aber das ist eine andere Geschichte werden. Ja, vielleicht noch ein drittes Format. Ja. Michas Urlaubsformat. Ja, für dann ein Micha to go quasi. Ah ja, ist ein guter Insta-Name. Das auch, ja. Ihr könnt probieren, mich zu abonnieren. Ich nehme euch manchmal an. Das an Rande. Also zurück zu Kant. Genau, zurück zu Kant. Also auf der einen Seite brauchst du sicherlich Zeit. Aber die Umwelt ist ja auch gekonnt da drin, deine Bequemlichkeit noch bequemer zu machen. Also, du kommst nach Hause und natürlich ist es angenehm, wenn, keine Ahnung, dir das Essen geliefert wird, wenn du einen guten Film gucken kannst, wenn das Medienangebot riesig ist, etc., etc. Also diese Bequemlichkeit, nicht öffentlich zu werden, und wir sind eigentlich alles öffentliche Personen, weil wir sind politische Wesen, aber trotzdem findet ja auch, jetzt wenn wir auf Deutschland gehen, dann findet ja Politik gar nicht in so einem großen öffentlichen Diskurs statt, wie das hätte oder wie das stattfinden könnte. Und das würde Kant sicherlich an der Stelle kritisieren. Also Meinungsfreiheit super so. Wir haben die Möglichkeit, Wir können uns unserer Freiheit bedienen, unserer Vernunft bedienen, aber dann ziehen wir uns dann doch in diese Bequemlichkeit, in diese Komplexitätsreduktion auch für einige sicherlich zurück. Also Kant hätte quasi noch mehr so irgendwie, dass man abends nochmal an den Stammtisch geht und sich da in Hat er über gemacht. Politik auseinander. Hat er gemacht. Es ist ja auch, gerade so in der Zeit war das auch noch mehr mit diesen, war das nicht so Salons oder sowas? Ja, das kam so ein bisschen später, also wobei stimmt, weiß ich gar nicht, aber es kam eigentlich so ein bisschen später, glaube ich. Ordnet aber das auch gerade ein bei so Sartre. Ja, und genau, sowas, ist ja ein bisschen später. Aber der war schon, der hat auch gern mal, glaube ich, Doppelkopf gespielt oder so und Billard. Also Kant hat auch dann doch auch sich, ich glaube, relativ. Ja. Oder Dart, Billard oder Dart war da richtig echt, gut. Das gab es schon damals? Ja, das schon vorher, klar. David Hume hat mir doch auch, der ist doch ein riesen Billard-Fan gewesen, der hat doch die Kausalität so erklärt. Okay, sehr lustig, weil irgendwie, gut, muss ich mir nochmal vielleicht ein paar, weiß nicht, angucken, wie das 18. Jahrhundert damals so aussah. Das verstehe ich mir ganz, also für mich ist das 18. Ich habe auch immer so durcheinander gebracht, aber ich glaube nicht, nee. Na, kann ja sein. Wer weiß, wie, gleich direkt mal Faktencheck bei euch da draußen, wie lange gibt es schon Billard und. Ja. Was ich noch dazu sagen will, ist dieses Unvermögen häufig auch stattfinden kann im noch kleineren. Nämlich zum Beispiel auch, also häufig ist es ja schlau zu denken, schlau zu reflektieren, schlau auch mal nachzudenken, bevor man handelt, schlau auch Gedanken mal zu Ende zu denken. Und da, weil das irgendwie mein Metier ist, muss ich es an der Stelle wieder sagen, naja, Psychotherapie. Also ich bin ja Verhaltenstherapeut, aber das ist sprachlich ganz richtig, weil ich bin eigentlich kognitiver Verhaltenstherapeut. Oder angehender. Und da ist ja dieser Begriff kognitiv drin. Und da ist auch zum Beispiel, es geht auch dann zum Beispiel um deine Kognition, um deine Gedanken. Und eine Übung oder etwas, was PsychotherapeutInnen mit PatientInnen zum Beispiel machen, sind auch Gedanken zu Ende zu denken. Diese Vernunft, die Menschen haben, mal wieder zu aktivieren. Zu Ende zu denken, ob du wirklich hässlich bist, ob du wirklich fett bist. Also jetzt, oder da unzufrieden mit deinem Körper. Ich habe gerade ich habe einfach an eine Anorexie gerade gedacht. Ja. Oder nimm mal was Depressives, das können die meisten irgendwie connecten, weil jeder Mensch fast immer auch depressive Episoden durch sein Leben quasi miterlebt hat. Einfach das mal. Jeder Mensch mindestens einmal oder jeder zweite oder so. Also echt oft. Auf jeden Fall in der Moderne, mindestens einmal so eine Phase zumindest, eine Episode durchgemacht, Und dann einfach mal zu Ende zu denken, seine negativen Gedanken, seine Ängste, seine Befürchtungen. Und das ist ja auch etwas da, oder hat etwas damit zu tun, sich wieder seines Verstandes zu bedienen, wenn die dann zum Beispiel emotional so eingekerkert sind. Fiel mir an der Stelle auch ein. Das stimmt. Weil ich bringe es irgendwie, das ist nicht einfach intuitiv, aber immer in so einem politischen Kontext. Ich glaube, ganz viel ist da auch politisch gemeint, sicherlich. Es hat ja auch super große Auswirkungen einfach, ne, auf das ganze politische System. So. Aber man kann es natürlich auch, oder kann man das auch in so einen Kontext rein interpretieren? Schon dann, ne? Ja, genau. Also letztlich geht es dann ja darum, vielleicht kurz Mitleitung, aber dann auch wieder, dass der Therapeut, Therapeutin, die Patientin, der Patienten auch wieder zum Co-Therapeuten ausbildet, dass sie wieder alleine, also hilf es mir selbst zu tun, ne? Dass man wieder in die Fähigkeit zurückerlangt, selbst zu denken, selbst über. Weiß ich nicht, auch über Streitigkeiten mal zu denken oder darüber nachzudenken, denkt jetzt die Person wirklich schlecht über dich? Hast du dafür Beweise? Also, ne, auch was Kant wichtig war, daran zu orientieren, ob es Beweise gibt. Also quasi seine eigene Unmündigkeit, die man selber, weil man irgendwie in so einem Trott ist oder sowas, ne, weil man dann nicht rauskommt, weil man, weiß nicht, seine Unmündigkeit dann vielleicht auch dadurch entsteht, weil man die Lösung vielleicht in irgendeiner Droge oder sowas sucht, ne, würde ich mir jetzt gerade vorstellen. Das ist ja oft dann so, okay, fange an zu trinken, anstatt Psychotherapie zu machen. Ne? Ja. Und dann beschäftigst du dich ja am Ende auch nicht mit deinen eigenen Gedanken. Betäubst die sogar. Ne? Bleibst dann auch quasi, wenn man das jetzt mal darauf bezieht, auch in so einer Unmündigkeit, dir selbst gegenüber sozusagen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Quasi auch aufklärerisch, also sich über seine eigene Psyche, über seinen eigenen Geist aufgeklärt zu sein. Ja, sich selber ernst nehmen, also das Selbst, sich selbst tatsächlich verstehen auch zu wollen. Stimmt, interessant. Ja. Also, würde ich einfach cool, ist glaube ich auch für dich cool, ne? Also jetzt hier, die ist oft so Verbindungen von Philosophie hin zu Psychotherapie, ne? Ja, oder? Ja. Also jetzt nicht, dass man alles jetzt bestimmt in der Therapie 1:1 umsetzen kann, aber dass du schon dann Sachen so auch einordnen kannst. Klar. Ne? Also dann so ein Blick, so ein Weltbild ja oder ein Menschenbild sich dadurch formt. Klar, die Psychologie steckt ja auch oder kommt ja letztlich auch aus der Philosophie und die Philosophie stellt ja die spannende Frage auch für die Psychotherapie, also gelungenes Leben, was heißt Glück? Ja, klar. Was heißt irgendwie, was heißt krank? Was heißt Störung? Was heißt? Ne? Also irgendwie die Arbeit mit was heißt, das ist eine sehr wichtige Frage, Erkenntnistheorie. Ja. Und das finden wir dann auch beim Kant wieder, ne? Und wenn man das Zitat weitergeht, vielleicht noch ein reingeworfen hier. Ja, gerne. Da ist ja dieses, oder nochmal ganz kurz, also sich deines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuld ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursachen derselben nicht am Mangel des Verstandes, also du hast die Möglichkeit des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich deiner ohne Leitung anderer zu bedienen. Also du entschließt dich nicht und du hast den Mut nicht. Man kann Mut manchmal auch mit Kraft natürlich übersetzen, wenn wir jetzt wieder auf Therapie gehen. Aber Mut heißt ja auch, sich Ängsten vielleicht auch zu stellen, Gedanken sich zu stellen, das eigene Leben zu hinterfragen, Weltbilder zu hinterfragen. Genau, Weltbild habe ich jetzt wenn man gedacht, jetzt an Religion etc. denkt. Da ja, braucht, oder auch Politik, ja, klar. Klar, Religion jetzt einfach, weil das einfach auch zu der Zeit natürlich nochmal Philosophie versus Religion war nochmal ein fetteres Ding so. Ja. Ja, und habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber er meint jetzt auch, darauf kommt es auch tatsächlich an, ne? Also nicht Unmündigkeit, dann in diesem Falle, dass du aber eigentlich schon die Möglichkeit hast, auch mündig zu sein, ne? So. Mhm. Also jetzt nicht, weiß nicht, wenn du jetzt eine geistige Einschränkung hast, das ist jetzt, das würde er jetzt nicht kritisieren sozusagen, ne? Sondern es geht darum, dass man eigentlich, ne, und das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast gesagt, das ist im Prinzip auch ein sehr positives Menschenbild durch die Hintertür, weil man geht eigentlich immer davon aus, der Mensch kann sich seiner Vernunft bedienen, wie Kant, glaube ich, gesagt hat, ne, also kann eigentlich immer mitdenken und selber reflektieren. Und er muss es halt nur auch selber machen, ne, und dann mutig sein, das zu machen. Genau. Und er klammert auch klugerweise die Kinder so ein bisschen aus. Ne, also, wenn man irgendwie die kognitive Reife als Indikator nimmt und dann irgendwie ein Alter 18, 21, welches auch immer man wählen will, aber für vierjährige Mädchen und Jungen oder wer auch immer, die müssen noch nicht ohne Leitung denken, nee, die müssen und durch die Welt stapfen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber auch da ist es natürlich wichtig, ach, ich muss jetzt einfach gerade dran denken, ich hatte mal so ein fürs Kika mal sowas geschrieben, so ein Clip für Kinderrechte. Und dass es auch einfach super wichtig ist, da hatte ich vorher mir nie drüber Gedanken gemacht, aber dass natürlich auch Kinder Informationen bekommen. Also dass das auch einfach ein Kinderrecht ist, dass Kinder auch das Anrecht haben, informiert zu sein, damit sie auch eben selber nachdenken können, soweit es natürlich geht. Ne? Natürlich brauchen die auch eine gewisse Anleitung, möglichst irgendwie ideologiefrei und jetzt nicht die zu verzwecken oder sowas für irgendwas. Ne? Aber dass Kinder auch beispielsweise sich die Kindernachrichten, ein Logo angucken können und das Kind gerecht vermittelt bekommen, was denn da gerade passiert in der Welt, damit die auch von sich aus sagen können, hey, das ist ja alles, also was ist denn hier los? Ja, gehe ich doch jetzt mal jeden Freitag Mittag demonstrieren. Ja. So. Ne? Und das ist auch einfach super wichtig, ist auch bei Kindern, dass die diese ganzen Infos haben. Ja, also zu partizipieren. Ja, das ich finde solche Kinderrechte vergisst man manchmal irgendwie, oder ich hatte das vorher nie so im Kopf, aber wie wichtig das auch einfach ist. Absolut. Dass man denen auch was zutraut. Ne? Ja, es gibt auch so Kinderparlamente und sowas. Ja. Im politischen Sinne, aber auch zum Beispiel in Kitas wird das mal umgesetzt, dass sie dann wirklich teilhaben können an Entscheidungen. Ja. Da lernt man, nimmt man ja auch voll viel mit. Ja. Da lernt man dann ja auch quasi in seinem Erwachsenenleben aufklärerisch zu leben, sozusagen. Ne? Wenn ich damit schon gelernt habe, ich kann mich einbringen, ich kann was verändern, meine Gedanken sind wichtig und nicht nur die von den Lehrern da oben, so, sondern ich muss selber mitdenken und kann dann auch diesen Kindergarten hier mitbestimmen, sozusagen. Ne? Genau. Wenn man das als Kind auch schon vermittelt bekommt und sich irgendwie merkt, dann hast du das natürlich auch als Erwachsener noch. So. Und wenn du dann noch sowas hast wie eine freie Presse, du kannst dich gut informieren, hast auch Zeit dafür, ne, dann ist ja ein guter Nährboden für eine schöne Gesellschaft. Ja, absolut. Also letztlich in der Demokratie. Und letztlich ist die Vernunft im Mittelpunkt bei Kant nochmal. Ne? Also ob jetzt Wissenschaft, Moral, Politik, was auch immer, letztlich ist die Vernunft der Mittelpunkt und an der gilt es sich zu orientieren. Ob es jetzt die Suche nach Beweisen ist, ob es Verstandesarbeit ist, es geht, ja, wir sind vernunftbegabte Wesen. Und, sag mal, ja. in der ersten Folge, die wir, also ich glaube, es war Folge 3 bei Philosophy to Go. Kann sein. Also die erste Folge, die wir über Kant gemacht haben. Ich habe letztes Mal gesagt, es war, glaube ich, Folge 2, ich habe aber nicht nachgeguckt. Mhm. Wir wissen es beide. Irgendwas zwischen 1 und 3. Es sollten sonst 2 gewesen sein. Naja. Erste ist, ich weiß, kann es. Ich wissen. Ich weiß, ja. Dann zweite ist Leib, Seele und dritte ist Kant. Okay. Ach, echt? Okay. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, genau. Das Kant. Also was hatten wir denn nochmal in der ersten Episode von Kant genommen? Weißt du das noch? Ja. Wir hatten erst seine Erkenntnistheorie, was kann ich wissen, und dann noch seine Moraltheorie, was soll ich tun? Okay, weil ich mir gerade dachte, so dieses Wort Vernunft, ne? Mhm. Das haben wir jetzt im Podcast, ich glaube, sehr simplifiziert mit, okay, und es wird auch oft synonym benutzt mit Verstand und Selbstdenken sozusagen, ne? Ja, ich habe es ja so ein bisschen erläutert. Und das reicht auch meist erstmal als Arbeitsdefinition, dass es bei Vernunft halt um so ein komplexes inhaltliches Denken geht und nicht nur um den reinen Verstand, um den reinen IQ, sondern auch um Zusammenhänge zu verstehen, um ja die Komplexität wahrnehmen zu können. Gedanklich, verstandestechnisch. Okay. Ja, okay, weil da könnte man sonst theoretisch vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge drüber machen, ne? Oder zumindest nochmal länger drüber reden, was denn Vernunft überhaupt heißt, ne? Weil ich weiß, dass da auch viel drüber diskutiert wird. Ja, da wird ganz viel. Definitionen hin und her geschmissen werden, etc. Ja, auch alleine, weiß nicht, was ist jetzt, also was ist letztlich Vernunft? Also, wo soll das liegen, so? Als Kritikpunkt? Ja. Ist es jetzt das Gehirn? Ist es jetzt doch der Verstand? Ist Vernunft ein eigenes Organ? Ist einfach ein anderer Begriff für irgendwas? Also, wo steckt in deinem Kopf dieser. Ja, nur diese Vernunft. Was ist vernünftig am Ende dann, ne? Na gut, das. Oder ist das ein anderes Wort? Das ist einfach wieder? Ein anderes Wort, würde ich sagen, ja. Also vernünftig. Naja, vernünftig ist ja quasi, ich kam zu einem Entschluss und habe dafür meine Vernunft verwendet. Ja gut, manchmal kann es ja auch vernünftig sein, weiß ich nicht, nach deinen Gefühlen zu handeln, aber. Ja, gut, Vernunft hat auch viel immer mit Logik und Versuch, also so für mich zumindest auch mit klaren Regeln zu tun, mit. Bei Kant ist es ja auch viel mit Pflichten, also die Vernunft gebietet es dir, die verpflichtet dich quasi dazu, also musst du so handeln. Okay. Ne, also wenn du den kategorischen Imperativ und so, du kriegst mich an wie so ein Auto. Scheiße. Naja, aber es geht letztlich, genau, es geht darum, nach der Vernunft zu handeln, die dir quasi sagt, naja, handel nur noch derjenige Maxime. Also eine Handlungsarbeit, von der du wollen kannst, dass jederzeit zugleich ein allgemeines Gesetz wäre. Und wenn du nur so handelst, dann bist du auch verpflichtet, so zu handeln. Das ist ein moralisches Gebot. Das war dann die Moraltheorie, die wir auch in der Folge benutzt haben. Ah, okay. Na gut, okay, dann kann man sich da vielleicht nochmal anhören. Und also immer allgemein. Es geht nicht um die einzelne Situation zum Beispiel auch. Ja. Die Konsequenzen sind auch gar nicht wichtig. All das war das. Ja. Okay. Und nächste Folge, Immanuel Kant. Wie kann es da weitergehen? Da gibt es noch viel zu sagen. Also, um vielleicht auch heute hier den Abschluss zu finden, wir haben jetzt was mit Aufklärung gemacht. Man kann noch etwas zum ewigen Frieden sagen. Hat auch ein Essay quasi geschrieben zum ewigen Frieden. Okay. Und letztlich interessant. Also, gerade ja auch über interessanten Krieg, Europa. Ja. Und, die Folge von damals könnte man auch nochmal so ein bisschen neu aufleben lassen. Also nochmal richtig, nochmal sich eine Stunde wirklich nur mit Erkenntnistheorie oder nur mit praktischer Philosophie auseinanderzusetzen oder der praktischen Ethik. Ja. Das ist sicherlich auch nochmal relevant. Also diesen kategorischen Imperativ, da gibt es noch einiges zu sagen, wie auch zum Begriff zur Vernunft. Und bei Kant eigentlich immer zu viel. Ne? Du kannst was zur Erziehung sagen, also du kannst zum Rechtssystem was sagen, zum Staat was sagen, also kannst bei Kant kannst du zu vielen was sagen. Ja. Okay. Gut, also insofern, man kann nochmal mit einer nächsten Kant-Episode, kann nochmal gerechnet werden hier irgendwann im Laufe Laufe der Zeit. Gerechtigkeit auch richtig gut. Ja, klar. Also Kant geht immer. Ja, fand ich nämlich auch. Also wirklich, ich habe es auch in der Instagram-Story geschrieben, die wir noch gemacht haben, während wir die Folge dann veröffentlicht haben, wie phänomenal ich das irgendwie fand. Also muss man echt wirklich nochmal so kitschig sagen. Ich fand es wirklich richtig, richtig geil, dass man irgendwie, okay, es ist so ein alter Philosoph und wie, also wie simpel, aber wie viel das eigentlich ausgesagt hat, ne? Dieses einfach wirklich selber denken, sich seines eigenen Verstandes Mut haben, sich dem zu bedienen, aus dieser Unmündigkeit herauszukommen, ne? Quasi gerade diese Unmündigkeit, was ja auch schon so moralisch aufgeladen ist, ne? Man soll halt eben nicht unmündig sein, sondern man soll, alle sollen selber denken und mitmachen und miteinander reden, ne? Man kann ja dann auch quasi nicht immer nur auf sich selber gucken, sondern dann in so einer Ebene quasi drüber, Metaebene, gesellschaftlicher Blick drauf, dass die ganzen Leute müssen ja dann auch miteinander sich austauschen, ne? Damit man am Ende quasi zu vernünftigen Schlüssen kommt. So, ne? Gab es da nicht auch sowas mal, zwanglose Zwang des besseren Argumentes oder sowas? Oder ist das ein anderer Philosoph? Oh, von wem kommt das? Kann von Kant kommen. Ich glaube nämlich auch, das weiß kommt ich von aber Kant. Nicht. Zwanglose Zwang des besseren Arguments könnte auch Habermas gewesen sein. Bisschen neuerer. Das kann auch sein. Das weiß ich gerade nicht, aber letztlich geht es auf die Logik, vielleicht auch auf Kant dann auch unter anderem zurück, aber ich habe es zumindest gerade so eingeordnet, irgendwie ergibt es hier so ein bisschen, ne, so diese Richtung. Ja, klingt schon kantianisch, das stimmt. Eine Sache würde ich gerne noch den Podcast mit dem enden, ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, aber das ist mir, was heißt wichtig, aber noch eine ganz, ganz, ganz kleine Sache, nämlich vor ungefähr 8, 9 Tagen, ich weiß es nicht, heute ist der 17. oder so, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, im Anfang Juli ist Peter Biri verstorben. Peter Biri ist ein Schriftsteller, der auch relativ bekannt war, aber auch ein guter, großartiger Philosoph gewesen. Der hat sich mit Theory of Mind, also mit Freiheit befasst, mit Geistestheorien, unter anderem auch mit Bildung ganz, ganz viel. Hat der an deiner Uni gelehrt? Nee, darauf will ich mich jetzt kommen. Mhm. Der war nämlich auch kantianisch unterwegs letztlich. Er hat ganz, ganz viel gesagt, also wirklich ganz, ganz viel. Aber er war Professor das kommt der Bogen zu Kant, der war Professor in Berlin. Ja. An der Uni da. Und er hat damals die Professur abgegeben, was wenig Menschen machen, wenn man eine Professur hat, die einfach so wieder relativ schnell abzugeben. Ja. Und das war zu der Zeit ungefähr, als dieses Bachelor-Master-System eingeführt wurde. Und er hat so etwas gesagt, naja, was passiert hier? Wir züchten hier quasi unmündige Studierende heran. Wir verlassen die Idee von Bildung, wir verlassen die Idee von auch mal Inhalte auf sich wirken zu lassen, selber zu denken, zu reflektieren, Philosophie auch zu betreiben, sondern es geht darum, schnellstmöglich Credit Points, schnellstmöglich, so hat er das dann unterschieden, Wissen anzuhäufen, polemisch quasi, wie so eine Bulimie, ganz viel Wissen, aber reinlernen und dann, genau. Klausur ist vorbei und man hat schon direkt wieder, man verlässt den Raum und hat alles vergessen. Ja. Und er möchte, das war seine Idee, und das ist dann ja auch kantianisch, nicht nur, bleiben wir mal bei Philosophie, nicht nur, dass du Wissen hast, was es wäre, ein moralischer Mensch zu sein, sondern tatsächlich ein moralischer Mensch zu sein. Mhm. Also, dass du dein Handeln danach ausrichtest, dein Denken, dein Fühlen. Ja. Und er hat dann gesagt, naja, da wird nicht mehr, die Vernunft wird sich nicht mehr bedient, sondern es wird nur noch gesammelt und quasi das eingenommen von diesen Credit Points in der Universität. Und das fiel mir gerade noch ein. Und so hat er gesehen, hatte das universitäre Leben gesehen oder Schulleben, könnte man ja auch sagen. Also es beginnt ja schon früh, ist ja nicht nur in der Uni so. Klar. Dass man da sitzt und zuhört und dann irgendwann probiert, das in Form einer Note zu verwerten. Aber Bildung, Denken, Verstand zu bedienen, hat keine Währung, so. Währung im Sinne von guten Noten, sondern du tust es, weil du es kannst und das macht etwas mit dir. Das wäre so ein bisschen Peter Biri an der Stelle. Ja. Also Schule weiß ich, also war glaube ich schon immer so, vermutlich im Zweifel sogar noch schlimmer vor weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Aber klar, Uni sagt man zumindest so. Ich habe es ja selber leider nicht mitbekommen. Ich war ja schon, als ich studiert habe, gab es ja schon das Bachelor-Master-System. Aber ja, habe ich auch schon oft gehört, jetzt auch nicht nur von so Philosophen, auch von PolitikerInnen, die dann meinen, okay, dieses die ganze Universität wurde quasi verschult. So, ne? Dass es halt dann wirklich nur noch so ist, Credit Points irgendwie einsammeln und dann schnell wieder raus und ab in den Job sozusagen sehr, hatten wir nicht auch im Podcast den Begriff instrumentelle Vernunft quasi, also einfach nur, okay, studieren, um dann das Richtige zu arbeiten und nicht mehr studieren aus einem freien Bildungszweck heraus, um besserer Mensch zu werden oder mündiger Mensch zu werden, sag ich mal so, um jetzt auch wieder bekannt irgendwie so ein bisschen zu sein, sondern einfach nur, um ein guter Rechtsanwalt zu sein. Genau, und deshalb beides, damit benne ich das Vor- und Nachteile. Ne? Auf der einen Seite das, was ich auch gerade gesagt habe, diese schöne Idee von Bildung, aber letztlich natürlich auch ein sehr elitärer Begriff von Bildung. Also die sind irgendwie moralische Menschen, die studiert haben. Und er zum Beispiel, Peter Biri, fand auch, Universität wird viel zu einfach. Das wird eher ein, jeder kann jetzt da irgendwie schnell einen Abschluss machen. Also ne, man wässert das natürlich auch auf durch so eine Verschulung, dass jeder irgendwie dran teilnehmen kann, dass es alles ein bisschen einfacher ist. Das eine so, das andere ja, so. Ja, das stimmt. Letztlich ist es, glaube ich, wenn wir bekannt bleiben, wir sind sicherlich alle in irgendeiner Form im Leben immer wieder auch unmündig. Und das erstmal wahrzunehmen, zu versuchen zu verstehen und dann das auch mal zu kritisieren, also seine eigene Unmündigkeit und zu gucken, was dann bei rumkommt, vielleicht auch mal wieder aktiv zu werden. Die da gibt es genug Zeit, Klimaziele oder was auch immer, wo man aktiv werden kann. Sehr oft unmündig. Ist so auch so ein bisschen wie, wie oft ist man quasi bewusst bei einer Sache und wie oft ist man unbewusst quasi nur am Handeln so und am Arbeiten. Und ganz viel passiert ja einfach unbewusst, läuft unbewusst ab. Und das sind ja dann quasi die ganzen Momente, wo man auch unmündig ist. Ne? Da muss man natürlich hoffen, dass man an der richtigen Stelle bewusst agiert, aber glaube ich nicht, dass man das. Das stimmt, es ist halt oft so ein. Kann man auch gar nicht immer. Genau, ich kann jetzt nicht jeden Tag mein Leben komplett überdenken. Ja, letztlich ist es auch häufig dann so ein. So ein automatisiertes Handeln. Ne? Mhm. Also ich hätte jetzt auch Lust, und das lassen wir jetzt, also unbewusst würde ich sagen, das ist Quatsch, was du gesagt hast. Okay. Und dann könnten wir uns darüber noch streiten. Machen wir heute mal nicht. Aber ich bleibe bei meinem Begriff automatisiertes Handeln und du kannst bei unbewusst bleiben. Und hör dir nochmal die Sigmund Freud-Folge an. Achso, mit vorbewusst, unbewusst und bewusst meinst du diese Kategorisierung? Und unbewusst wäre ja das, wo du nicht rankommst und du einen TherapeutInnen brauchst. Okay, gut, dann ist es halt vorbewusst. Wenn wir jetzt hier so ein. Und das war Aufnahmeschluss. Okay. Immanuel Kant. Ja, gehen wir da nicht weiter rein? Die Aufklärung. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Mein Punkt. Ich weiß häufig, was du meinst. Ja, aber ich meine, der Punkt kam. Er macht einfach Spaß, auch ein bisschen Scheiße zu labern. Klar, ja. Wir können jetzt auch irgendwie darüber philosophieren, aber das wollte ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Dafür bin ich nicht. Ich wollte nur nochmal irgendwie. Na gut. Genau, das war Aufnahmeschluss. Das war der Aufnahmeschluss. Sehr schön. Das ist Aufklärung und ich glaube. Wenn ihr jetzt die eine oder die andere Episode auch von uns gehört habt, ist auch schon vielleicht von, ein kleiner Teil der Aufklärung findet auch immer statt. Also alleine, dass man jetzt hier zuhört, dass wir das hier aufnehmen, das sind ja auch alles Prozesse. So. Das ist doch auch genau, also das habe ich auch gerade eben gedacht. Klar, es wäre toll, wenn die Unis, so wie ich es mir jetzt irgendwie vorstelle, super frei und man kann irgendwie selber die Sachen richtig verarbeiten und man hat auch Zeit und man kann sich vielleicht auch selber aussuchen, okay, was interessiert mich überhaupt, was muss ich wissen, was möchte ich vielleicht auch einfach super stark wissen. Aber da dachte ich auch gerade eben schon, das hier sich jetzt gerade anzuhören, das ist ja auch voll aufklärerisch in dem Sinne, weil hier sitzen jetzt Leute gerade, die sich freiwillig hier diesen Podcast anhören. Und den produzieren. Und den auch produzieren, so sitzen die auch, das stimmt. Und da einfach Lust drauf haben, so. Nicht, weil man irgendwie gezwungen wird und man denkt, okay, dann brauche ich Credit Points, damit ich dann später Grundschullehramt wirklich auch ausüben kann. So, sondern einfach, weil es einen interessiert und weil man aus Neugier aus Ende Neugierde auch, ne? Und auch dieses, was wir auch häufig auch benachrichtigt bekommen, dass ihr mitdenkt, dass ihr euch Notizen macht, dass ihr darüber nachdenkt, was hier gerade, also das ist ja super. Das ist das, klar. Was Kant will. Auch uns zu kritisieren, also auch einfach zu hinterfragen. Das ist cool, das ist eine gute Sache. Das war Aufnahmeschluss. Das war der Aufnahmeschluss. Genau, lasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit dafür findet. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Das stimmt und wenn ihr, also anders gesagt, vielleicht war das ja auch alles Quatsch, was der Kant gesagt hat. Wenn euch das interessiert, wie so eine Kritik an Kant aussehen kann, dann kommt doch mal bei Patreon vorbei oder Steady. Da gibt es doch einen kleinen Kritik-Podcast über das, was gesagt, man kann das nämlich auch kritisieren. Probieren wir zumindest. Alles klar. Sehen wir uns da, hoffentlich. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.